Wer aber glaubte, dass jene Unternehmungen, die unter staatlicher Kontrolle stehen, vor solcher Willkürmanöver gefeit seien, der irrt bei weitem. Denn der Herr Regierungsvertreter kriegt in der Sitzung nur die Schlussrechnung zu sehen, auf der natürlich die Ziffern der Soll- und Habenseite tadellos stimmen. Wie das Ganze zustande kommt, welche Willkür bei Rücklagen, Reingewinnen, Abschreibungen und so weiter herrschen, davon hat der Mann keine Ahnung. Es entzieht sich seiner Kontrolle und befriedigt feststellend, dass alles tadellos stimmt, raucht der Gute die schöne dicke Zigarre, die ihm liebenswürdigst bereitgelegt ward, freut sich seiner hübschen Einkünfte und zieht sich alsbald hochbefriedigt zurück. Ein Possenspiel, dessen Possenhaftigkeit nur von den Eingeweihten durchschaut und ängstlich geheim gehalten wird. Ein für allemal aber sollte der Arier es sich einprägen, dass eine Aktienbilanz nichts ist als ein jüdisches Buch mit 7 arischen Siegeln. Und so ist es denn dem Judentum gelungen, in ebenso legaler wie unsichtbarer Weise die Produktivität und Produktion arischer Kraft an sich zu reißen und also zu vernichten. Eine hübsche Methode der Banken, sich auch ohne Anrecht in den Besitz möglichst vieler junger Aktien zu setzen, ist die reizende Erfindung der sogenannten Spitzen. Da nämlich 10 bis 25 Aktien einen sogenannten Schluss bilden, eine höhere Besitzeinheit von Aktien, welche Schlüsse alter Aktien das An- und Vorrecht auf neu ausgegebene junge Aktien des gleichen Betriebes bedingen, wobei für 3 alte eine junge Aktie erhältlich ist, so hat sich die Bank, außerdem, dass sie in allen Filialen, wo der Besitzer alter, junge Aktien nicht zu erwerben wünscht, ihm sein Bezugsrecht billigst abkauft, mit der Spitzenmethode eine schöne Sicherung, von allem und jedem Papier sich aneignen zu können, ersonnen. 10 zu 3 sowie 25 zu 3 ergibt aber den Rest von einer Aktie, der sogenannten Spitze, auf die die Bank das selbst geschaffene Vorrecht sich erfunden hat. 3 solcher Spitzen aber geben wiederum die Voraussetzung zum Bezuge einer jungen Aktie. Aus den derart allenthalben zusammengescharrten Spitzen erzielt die Bank ein recht stattliches Anrecht auf alle möglichen bei ihr deponierten Papiere. Ein Scherz für Tausende ähnlicher oder noch bedenklicherer, deren bedenklichste natürlich dem Goy überhaupt niemals sichtbar werden. Dass dann der Jude noch seine besonderen Witzesfreuden im Geheimen genießt, wenn er dem Goy Hausen und Beißen aufschwatzt, die mit irgendwelchen politischen Ereignissen zusammenhängen sollen, die natürlich nicht den geringsten Zusammenhang mit den Einkünften einer hiervon völlig unberührten Industrie haben können, ja geradezu inkommensurabel sind, das kommt in manchen jüdischen Börsenwitzen zum Ausdruck. Etwa in dem, wo das Fallen eines Papieres, das einmal mit dem Tode der Frau, das Bay von Tunis, das hierauf folgende Steigen mit dessen Wiederverheiratung motiviert wird. Hand aufs Herz, hat derartige, der nun einmal seiner Schlauheit und seiner Gerissenheit in der Dummheit und Beschwätzigkeit des Akum die berechtigten Ursachen seines Aufstieges zur Weltmacht erblicken lernte, nicht schließlich recht, wenn er unter seinesgleichen diejenigen höhnt, deren unentwegter Antisemitismus nicht einmal den plumpesten Börsenschwindel abzuschaffen vermochte? Und muss man nicht wieder und wieder sagen, dass die arische Menschheit ihre Vernichtung verdient hat, wenn sie zu nichts anderem fähig war, als zu schimpfen und weiter betrogen zu werden, wo es doch in ihrer Macht gelegen war, mit einem Rucke gesetzmäßiger Neuordnung den ganzen Wirtschaftsschwindel abzuschütteln und ein für allemal abzuschaffen? Einen Zustand aber einerseits als gegeben hinzunehmen, andererseits aber auf deren Urheber zu schimpfen und gegen sie zu wüten, ohne die widerspruchsvolle Sinnlosigkeit solchen Verfahrens zu erkennen, ist etwas so Verächtliches und Erbärmliches, dass man die rabbinatische, hassende Missachtung des Ariers geradezu nachfühlen kann und sich Hass gegen die Zerstörer seltsam mischt und abschwächt durch Wut und Erbitterung gegen diejenigen, die verblödet und verkommen genug waren und sind, sich das ganze Ungeheuerliche gefallen zu lassen. Arier, du hast dein entsetzliches Schicksal verdient. Es ist das Urteil, das der über der Menschheit schwebende Weltgeist in den Wirrwarr hinunterriefe, so es laut werden könnte. Dass immer mehr und mehr der Beweglichen aus dem Osten Europas auf unser Wirtschaftsleben losgelassen wurden, da sie merkten, wie unerschöpflich die Schwindelmöglichkeiten solches wehr- und widerstandslos hingenommenen Wirtschaftslebens seien, ist begreiflich. Kam zu diesem seit mehr als einem Jahrhundert gegebenen, aber im Untergangszustande nach dem Weltkriege noch zu dem gewohnten als neuer herrlicher Plünderungsfaktor das veränderliche Geld, der als Ware beweglich gemachte Wertmesser hinzu, dann war ein Zustand erreicht, der den Höhepunkt alles vom Gotte des auserwählten Volkes ihm vorausverkündeten darstellte, der den nahen Triumph und endlichen Weltsieg bedeuten musste. Dies aber nur halbwegs zu verstehen, müssen wir das Geldproblem vorerst gründlicher Untersuchung zuführen, was im folgenden Abschnitte geschehen soll. Eines aber kann abschließend als Gesetz aus dem oben Dargestellten hervorgehen. Das Aktienwesen dient vorerst dazu, vorhandene selbstständige Betriebe zu erobern, sie den Banken, das heißt den Kindern Israels, tributpflichtig und schließlich untertänig zu machen. Dann aber dazu, neue Gründungen der wohlorganisierten Beweglichmachung zu unterwerfen, endlich aber drittens und möglichst viele nicht direkt an dem Betrieb Beteiligte durch das Börsenspiel in den jüdischen Vernichtungsstrudel mit hineinzuziehen, um so die Herrschaft über das gesamte arische Privatkapital möglichst rasch und weitreichend dem auserwählten Volke zuzuschanzen. Die Aktie und alles, was drum und dran ist, muss somit als der einzige und sicherste Weg zur Vernichtung des gesamten arischen Privatvermögens betrachtet werden.